Ich denn nur oft würde ich auch arbeiten. Ich scheiß auf Kunden und ich scheiß auf Verhalten. Mich interessiert nicht so ein freundlicher Dreck. Von 100% Zeug sind 90 gestreckt. Mein ganzer Gewinn ist deutlich perfekt. Die Konsumenten, denen geht es häufig mal schlecht. Jeweils, wenn du denkst, dass ich das auf keinen Fall mach, hol ich einen Tempo und knall dich, schall dich, dachte ich, wer dann grempelt. Schau mal, ich mach aus einer verfickten Mücke einen verfickten Blauwal. Ich kann ohne Kanone prügeln, ich weiß wie Joko von Danone. Mit Sniper im Hochsitz, mitten in der Großstadt. Du stirbst, wenn ich den Finger loslasse, ich lass dich zappeln wie beim ersten Date. Ich weiß nicht, wie Scherzen geht, es gilt nicht immer den gleichen Gegner. Ich töte alle, ich habe einen Leichenfetisch.